mich los! Nein, lass mich los! Einladung! Oh, schon! Oh. Hey, wo ist hier das Licht? Kaputtgeschlagen von seinem Vorgänger. Warum? Warum musst du ausgerechnet heute Nacht noch mal so eine Kiste aufmachen, Montague? Wenn du doch morgen entlassen wirst. Nein. Jetzt wirst du deine letzte Nacht in der Einzelzelle verbringen. Nein, ich will nicht raus! Ich will nicht entlassen werden! Spinnst doch, Junge! Das ist deine letzte Nacht im Gefängnis! Schlaf schön! Hey! Wachmann! Wo gehst du hin? Lass mich nicht hier im Dunkeln. Bitte! Um Himmels Willen. Komm zurück. Was ist denn? Ich hab doch was gehört. Ist hier jemand? Ich kann dich doch hören! Wer ist da? Scheiß dir nicht ins Hemd, Mann. Wer bist du? Was machst du hier? Was meinst du denn, was ich hier mache? Das war eine Einzelzelle, das gibt's doch nicht! Du denkst wohl, ich bin nicht bei Trost. Das denkst du doch, weil ich nicht entlassen werden will. Du meinst, von mir gefällt's hier in diesem elenden Drecksloch? Das ganz bestimmt nicht. Ich will dir mal was sagen. Und das ist wirklich zum Kaputtlachen. Aber ich hab drum gebeten, dass sie mich hier in den Knast stecken. Ja? Ich hab drum gebettelt. Alles nur wegen dem blödsinnigen Unfall. Idiotisch. Wir haben so rumgealbert. Ich hätte doch im Traum nicht daran gedacht, dass dabei wirklich einer zu Schaden kommt, dass einer draufgeht. Das wollte doch keiner von uns. Und dann ist das plötzlich alles schiefgelaufen. Na los, Montague. Ein bisschen Tempo. Bring Ricky Lehmann auf Trab. Ja, ist ja schließlich nicht sein letzter Gang. Boah, wir sind offen. Ich kann einfach nicht schneller. Ja, mein Asthma, weißt du doch nicht. Sag mal, wo sind wir überhaupt? Warum habt ihr mir denn die Augen verbunden, hey? Mann, gib doch acht, Lee! Du, ich weiß nicht, ob ich das alles durchstehe und ob ich's überhaupt noch will. Na schau, das ist doch ganz einfach. Willst du in unsere Verbindung aufgenommen werden oder nicht? Ja. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Blackhurst, ich bin doch... Ja, natürlich will ich aufgenommen werden. Aber was ist denn das für ein komisches Ritual? Einfach eine Gewissensprüfung, weißt du? Ob du auch das richtige Vertrauen hast zu deinen künftigen Verbindungsbrüdern. Wir binden dir Hände und Füße und legen dich auf die Eisenbahnschienen da oben. Was? Aber da brauchst du keine Angst zu haben. Da passiert dir nichts. Hey. Aber du darfst nicht die Nerven verlieren. Ganz gleich, was geschieht, verstehst du? Ja. Ganz gleich, was auch geschieht. Darauf kommt es an. Ja. Wenn du dich von der Stelle rührst, ist es aus. Dann hast du verloren. Ja. Sag mal, kann ich wenigstens die Augenbinde abnehmen? Nichts da. Die Augenbinde bleibt. Es wird Zeit. Hast du den Strick, Montague? Ja, hier. Gib deine Hände, Lee. Hinter dem Rücken. So. Ja. Los, Tempo, Montague. Du und Fairfax. Ihr bringt ihn dann rauf zu den Gleisen. Na, Ricky? Ist das nicht gemütlich hier? Na. Aber stockfinster. Wo ist ein Blackhurst? Der hilft einem dringenden menschlichen Bedürfnis ab. Hat die Taschenlampe mitgenommen. So, die Augenbinde sitzt sicher und fest. Plötzlich die Nerven verliert. Der Weiße liegt auf dem Abstellgleis. Wie sollte er? Sieht ja nichts. Weder Streckengleis noch Nebengleis. Wie weit sind die eigentlich auseinander? 4-5 Meter? Ja. Aber so wie das dann hier alles zittert und bebt, kriegt er bestimmt das Gefühl, der Zug rollt voll über ihn. Na, dann werden wir ja gleich sehen, ob er die Nerven hat. Da kommt er. Hey, Moment mal. Was ist? Der fährt ja über das Nebengleis. Du bist ja verrückt! Nun schau doch! Auf dem Gleis hier, genau auf uns zu! Los, komm! Mein Gott, Lee! Runter da! Los, komm da runter! Geh auf, Lee! Pack zu, Fairfax! Unter die Arme! Gib doch acht! Zieh mich! Ist okay, Lee? Ja, alles in Ordnung? Ich glaub schon. Ich muss mal verschnaufen. Das war knapp. Den Test hat er weiß Gott bestanden. Was ist untergejubelt? Was ist los? Ist was passiert? Du hast was versäumt, Blackhurst. Mann. Der Zug kam über das Abstellgleis. Ausgeschlossen. Da fährt er nie. Doch, heute Nacht schon. Alles in Ordnung jetzt, Lee? Ja, nur ich friere so. Keine Angst, es wird wieder. Los, zurück jetzt in den Schlafsaal. Wo hast denn die Taschenlampe, Blackhurst? Montague. Was denn? Deine Hände, Mensch. Die triefen ja vor Blut. Oh Mann, das ist doch... Um Himmels Willen! Nein! Seine Beine, die liegen auf den Schienen. Wir müssen sie holen. Hol sie doch einer. Mein Gott, schaut euch das an. Ihr Idioten, ihr habt ihn aufs falsche Gleis gelegt. Wir sind doch nicht blöd. Er war auf dem Nebengleis. Hilfe. Oh Gott, was sollen wir machen? Was machen wir denn jetzt? Hilf mir doch, das tut so wohl so. Abbinden, wir. Mach doch. Wir müssen ihm die Beine irgendwie abbinden. Bitte. Schnell, komm doch! Ach, das hilft nichts. Komm doch hin, Mann. Der Scheißkerle! Oh. Hilf mir! Fairfax, gib deinen Gürtel, Fairfax! Ach, komm, nimm meinen. Das ist so kalt. Mach du deinen Gürtel über den anderen ich Stumpf. Ich seh nichts. Ich mach den hier. Ich seh, fest abbinden! Ich seh nichts. Warum? Gott, fest, Fairfax! Noch mehr! Hilf uns endlich! Mann, ich schlag dir den Schädel ein! Mann. Ich kann das nicht sehen. Ricky Lee, du darfst jetzt nicht sterben. Hörst du? Ist kalt. Reiß dich zusammen, Mann. Kalt, Gott. Überall ganz das kalt. Haben wir nicht gewollt. Das wollte doch keiner. Du bist schuld, Blackhurst. Das war deine Idee. Halt dein Maul. Guck, das Blut. Es hört auf. Das Abbinden hilft. Nur mal langsam, Montag. Das wird schon wieder. Das kommt in Ordnung. Wir müssen seine Beine holen. Vielleicht kann man sie... Die kann man doch irgendwie annehmen. Hör auf! Verdammt. Schau ihn dir doch an, Mann. Er ist tot. So, das reicht jetzt. Und du bist sicher, dich hat keiner gesehen. Wie du die Schaufeln geholt hast. Montaggio! Kein Mensch, was denkst du denn? Aber das ist falsch. Das können wir doch nicht machen, einfach ein Loch buddeln und ihn so reinschmeißen. Das ist doch schon längst erledigt. Was regst du dich auf? Er war tot. Aus Ende, kaputt. Es war doch ein Unfall. Wir müssen zur Polizei. Zur Polizei. Wir haben Ricky Lee gefesselt. Wir haben ihn auf die Gleise gelegt. Und die Lokomotive hat ihm die Beine weggesäbelt wie ein Stück Salami. Das ist doch kein Unfall, Mann. Das ist Mord, verstehst du? Und auf Mord stehen 25 Jahre Zuchthaus. Willst du immer noch zur Polizei gehen? Wenn das so ist... Na klar ist es so. Und jetzt verschwinden wir endlich. Hey, uns hier noch jemand entdeckt. Zusammengebunden. Da hat er wenigstens ein Kreuz. Ach, bist du verrückt? Warum stellst du nicht gleich ein Schild auf? Hier ist eine Leiche begraben. Wenn du dich unbedingt nützlich machen willst, nimm die Schaufeln. Und wir machen, dass wir hier endlich wegkommen. Ich habe am Grab ein Gebet gesprochen. Blackhurst hat das Kreuz zerbrochen, das Fairfax zusammengebunden hatte. Und wir haben dann alle einen Eid geschworen, dass keiner von uns über die Sache mit Ricky Lee hier ein Wort verliert. Und den Schwur haben wir auch gehalten. Fairfax und ich, wir haben dann beide in mehrmonatigem Abstand nacheinander die Universität verlassen. Nur Blackhurst nicht, der hat zu Ende studiert. Aber wir blieben alle in der gleichen Stadt. Wahrscheinlich auch, um uns gegenseitig im Auge zu behalten. Meine Eltern starben kurz nacheinander und da habe ich dann die Farm übernommen. Fairfax hat sich irgendwie in einen Eisenwarengroßhandel eingekauft und Blackhurst, der bekam einen Job bei der Bank und brachte es innerhalb weniger Jahre zum Abteilungsleiter in der Kreditabteilung. 5 Jahre ging das alles auch ganz gut. Aber dann hatte ich plötzlich diese Träume. Schließlich jede Nacht den gleichen Traum. Ricky Lee auf den Schienen. Und der Zug donnert auf uns zu und ich packe ihn unter den Armen und er lacht. Und dann sehe ich diese blutigen Beinstümpfe. Und er blickt mir ins Gesicht und sagt, Montague, das ist deine Schuld. Dann eines Nachts. Was ist denn? Ach so. Ich komme ja schon. Ja, hallo? Montague. Wer spricht da? Du stehst tief in meiner Schuld. Und ich verlange jetzt, dass du endlich zahlst. Sind Sie verrückt? Ich schulde niemandem was. Wer spricht denn da? Du weißt nicht, wer hier spricht. Dann will ich dir mal auf die Sprünge helfen, Freund. Hör mal zu. Vielen Dank, Mrs. Cumberland. Beehren Sie uns bald wieder mit Ihrem Besuch. Moin, Montague. Was kann ich für dich tun? Ich muss mit dir sprechen, unter vier Augen. Aber, ja, natürlich, komm, wir gehen ins Hinterzimmer. Also, was ist deine Art von Humor? Geht mir auf die Nerven, ich kann sie nicht ausstehen. Moment mal, wovon ist denn die Rede? Du weißt ganz genau, Fairfax, dein Telefonanruf letzte Nacht. Ich habe das Telefon nicht ein einziges Mal angerührt letzte Nacht, ehrlich. Boah. Hey! Spiel mir nichts vor, Fairfax. Du musst es gewesen sein. Lass mich los! Blackhurst steht nicht auf solchen Scherzen. Und sonst weiß kein Mensch was von Ricky Lee. Ricky Lee? Ja, Ricky Lee. Jemand war am Telefon und hat behauptet, er ist Ricky Lee. Dass es langsam Zeit wird, die Schuld zu begleichen. Wenn du es nicht warst, muss es Blackhurst gewesen sein. Ich werde dahinter kommen, was das zu bedeuten hat. Und du kommst mit! Wir gehen zur Bank! Montague. Ja? Es gibt da was, darüber wollte ich schon seit längerer Zeit mal mit dir und Blackhurst reden. Etwas, das mich beunruhigt, schon seit ein paar Monaten jetzt. Und? Na, ich habe in letzter Zeit... Hast du auch so entsetzliche Träume? Guten Morgen, die Herren. Das ist im Augenblick alles, Miss Beaton. Vielen Dank. Was ist los, ach? Geht schon wieder um einen Kredit? Hast du mich letzte Nacht angerufen, Blackhurst? Ich? Und ich? So getan, als wärst du Ricky Lee. Was? Hat von euch beiden je einer irgendwas fallen lassen über Ricky Lee? Irgendjemand gegenüber? Aber ich doch nicht. Ich käme nie auf diese Idee, wirklich. Wie steht's mit dir, Montague? Gegenüber irgendjemand? Natürlich nicht. Meinst du, ich bin scharf auf eine Mordanklage? Was hat dieser Kerl denn gesagt? Er hat gesagt, ich stehe in seiner Schuld. Und es wird langsam Zeit, dass ich zahle. Hat er Ricky Lee wörtlich erwähnt? Wörtlich nicht. Da ruft also irgendein alter Gauner bei dir an wegen einer Spielschuld oder sowas und du kriegst panische Angst wie ein altes Wort. Lass mich ausreden! Es muss in der Nähe von Bahngleisen gewesen sein. Denn das Nächste, was ich dann hörte, war ein Zug und ein Schrei. Oh mein Gott, die wissen was. Die haben es irgendwie erfahren. Das war alles deine Idee, Blackhurst. Das hätten wir nie machen dürfen. Sei endlich still und lass mich mal überlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine. Jemand macht sich einen Spaß und ist damit ganz nah an der Wahrheit. Ganz unbeabsichtigt. Und aus reinem Zufall. Oder aber. Man hat die Leiche gefunden und das irgendwie mit uns in Zusammenhang gebracht. Aber warum ausgerechnet jetzt? Das kann doch nichts damit zu tun haben, mit meinem Blödsinn. Dein Blödsinn was? Nichts. Ich meine nur, ich habe in letzter Zeit öfter an ihn gedacht. Ganz offen gesagt, ich habe seltsame Träume. Wenn das noch lange dauert, kommen wir von dem Regen. Komm, wir gehen zurück, Blackhurst. Fairfax! Hör auf mit dem Gejammer! Wir müssen rauskriegen, ob Ricky Lees Leiche gefunden wurde. Müssten wir nicht schon längst auf sie gestoßen sein? Ja, hast du recht. Es hat keinen Sinn, dass wir uns etwas vormachen. Vielleicht ist er schon verwest. Ja, genau. Seine Leiche ist längst verwest. Kommt, wir gehen nach Hause. Nein, ein paar Spuren bleiben immer. Reste von Kleidung, Haare und ganz bestimmt Knochen. Ist das denn überhaupt die richtige Stelle? Sicher. Aber vielleicht hätten wir sie doch markieren sollen. Da. Da drüben. Neben dem Baum. Was denn? Da war eben jemand bestimmt. Ach, gib mir die Lampe, ich geh mal nachsehen. Ich schwör's dir, Montague. Ich hab ihn gesehen. Er hat uns beobachtet von da drüben. Jetzt ist er jedenfalls nicht mehr da. Was macht denn Blackhurst da drüben? Was ist denn? Hast du ihn gesehen? Nee. Was hast du entdeckt? Blut. Das ist ja noch ganz warm. Hallo? Montague? Komm schnell her. Um Gottes Willen, komm so schnell du kannst. Was hast du? Was ist denn passiert? Ich hab was gesehen. Das ist ganz unmöglich. Was soll denn das heißen? Komm sofort her. Ich bin in der Bank, in meinem Büro. Ich lasse den Seiteneingang offen für dich. Blackhurst! Wo bist du? Blackhurst! Blackhurst! Wer hat denn da eben geschrien? Mann, du bist ja weiß wie die Wand. Deine Beine! Ist wieder da. Er hat meine Beine. Ricky Lee. Ricky Lee? Willst du einfach behaupten, Ricky Lee ist am Leben? Nein. Ich sage, er ist Blackhurst! Geh aus der Leitung, ich brauche einen Krankenwagen. Montague, das nutzt jetzt nichts mehr. Blackhurst ist schon in der Hölle. Ich bin hier bei einem Freund, der will mit dir sprechen. Hilf mir. Montague, bitte hilf mir. Er sagt, er bringt mich um, wenn du nicht herkommst. Fairfax. Bitte, Montague. Fairfax, wer ist das? Komm bitte. Wer ist bei dir? Ricky Lee. Ricky Lee ist tot und begraben. Das ist ein Verrückter. Hörst du? Das muss ein Verrückter sein. Hallo? Hallo? Fairfax! Polizeirevier? Mary? Ja? Mary, hier spricht Clay Montague. Ist der Chef da? Nein, Clay. Bill Moore hat heute Nacht Dienst. Moore? Gut, dann rede ich mit ihm, schnell. Er ist nicht hier. Es hat gerade Alarm gegeben wegen einer Sache in New Condo. New Condo? In der Wohnmaschine? Da wohnt doch Fairfax. Clay? Ist was passiert? Ja, das heißt, nein, lass nur. Vergiss meinen Anruf. Verdammt. Ich muss hin. Doch mal durch. Was ist denn passiert? Keine Ahnung. Da ganz oben hat sich einer aus dem Fenster gestürzt. Wissen Sie wer? Nein, bin eben erst gekommen. Er liegt dort drüben unter der Plane. Haben Sie Moore gesehen, den Polizisten? Schon gut, da ist er. Moore! Bill Moore! Hallo, Montague. Ich kann jetzt nicht reden, ich habe keine Zeit. Nur einen Moment. Wer war's denn? Der Kerl aus dem Haushaltgeschäft, Zeke Fairfax. Darf ich ihn sehen? Ich meine, sind Sie ganz sicher? Ja, bestimmt. Ja, und sehen wollen Sie den bestimmt nicht nochmal, Montague. Der ist buchstäblich aufgeplatzt aus der Höhe. Mann, ein einziger Brei. Wissen Sie, wie das passiert ist? Jemand muss ihn mit übermenschlicher Kraft aus dem Fenster gestoßen haben. Der Rahmen kam mit runter und die Mauer ist ausgebrochen. Die Nachbarn haben ihn schreien hören und er hat sich mit jemand gestritten und es gab einen riesen Krach, bevor er aus dem Fenster stürzte. Die Nachbarn haben sofort die Tür eingetreten, aber in der Wohnung war kein Mensch. Schon seltsam. Niemand war in der Wohnung. Keine Spur. Nichts. Ich muss los, Montague. Wir suchen immer noch die Reste von Fairfax. Reste? Ja, seltsam. Wir können seine Beine nicht finden. Ich muss hier schleunigst verschwinden. Was ist denn los? Es stimmt. Er ist wieder da. Er stand plötzlich vor mir. Ricky Lee. Er will mich töten. Was reden Sie denn da, Mann? Sie müssen mir glauben. Ich wollte ihn nicht töten. Es war ein Unfall. Er lag auf dem falschen Gleis. Verstehen Sie? Wir wollten ihn doch nicht töten. Wen haben Sie getötet? Ricky Lee. Wir alle drei. Blackhurst und Fairfax. Und dann kam er zurück und wollte kassieren. Sie müssen mich schützen. Bitte. Bitte. Ich tue, was Sie wollen. Ja! Aber Sie müssen ihn mir vom Leib halten! Hef, kommen Sie doch mal gerade hier rüber. Und deshalb bin ich hier im Knast. Ich habe 7 Jahre gekriegt, wegen Totschlag. Meine Geschichte, dass Ricky Lee zurückgekommen ist, die haben sie mir natürlich nicht abgekauft. Aber ich wusste, Ricky Lee ist irgendwo da draußen und er lauert mir auf und wartet auf mich. Na, du glaubst doch, ich bin verrückt. Mein Gehirn ist aufgeweicht von der Angst, was? So eine Schuld muss bezahlt werden. Ja, er fand, wir haben ihm gegenüber eine Schuld zu begleichen. Aber bei mir wird er nie kassieren. Ich bin in Sicherheit hier. Und ich gehe nicht weg. Mich bringt hier keiner raus. Ich brauche mal eine Zigarette. Wo bist du denn? Ich habe sie doch in der Hemdtasche reingeschmuggelt. Ach, das sind sie ja. Scheiße, kein Feuer. Geht's damit? Hey, vielen Dank. Ich deine Beine. Was ist denn mit deinen Beinen? Nein, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein, nein, du bist tot! Das stimmt, Montague. Ich bin tot. Aber die Schuld steht so lange offen, bis ich die Bücher endgültig schließe. Und jetzt ist es Zeit. Nein, bleib mir vom Leib! Weg, auf, wache! Hilfe! Hilfe! Nein! Die Schuld von John Richard Wright. Aus dem Englischen übersetzt von Willi H. Thiem. Es sprachen Montague, Michael Thomas, Blackhurst, Wolf Martinsen, Fairfax, Hans Kemner, Ricky Lee, Stefan Viering. In weiteren Rollen Lothar Ostermann, Christa Fast, Hans-Joachim Krietsch und Josef Quartflieg. Regie führte Werner Klein. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1983.